Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Filme von Wes Anderson sind Kult. Skurrile Charaktere mit einem Hang zur Tragik in einem detailverliebten Interieur. Das kauzige Familienmärchen um die Royal Tenenbaums ist eines der besten Beispiele dafür. In dem Film des amerikanischen Regisseurs ging es um drei verhinderte Wunderkinder, die auch im Erwachsenenalter noch ordentlich pubertieren. Diesen Donnerstag erscheint der neue Film von Wes Anderson, Isle of Dogs. Ob auch der das Zeug zum Kultstreifen hat, weiß Hartwig Tegeler. Angeblich nach dem Ausbruch des Schnauzenfiebers. Orkane infizierter Flöhe, Würmer, Zecken und Läuse bedrohen die Bürgerschaft. Angeblich. Die Hundegrippe droht speziesübergreifend in die Liste menschlicher Krankheiten Einzug zu halten. So tritt Herr Kobayashi, Bürgermeister von Megacity, mit Allüren zum Personenkult eine Entscheidung. Per offiziellem Dekret wird Trash Island zur Exilkolonie. Und der erste Hund, wir befinden uns in Japan irgendwann 20 Jahre nach unserer Zeit, der verbannt wird auf Insel der Hunde, ist Spots bester Freund von Atari, des 12-jährigen Mündels des Bürgermeisters. 6 Monate später, die auf der Insel ausgesetzten kranken Tiere, das Serum, das ein Wissenschaftler entwickelt hat, ignoriert Kobayashi. Sie kämpfen ums Überleben und die Essensreste, die über der Insel abgeworfen werden. Bevor wir uns angreifen und in Stücke reißen wie ein Rudel Wahnsinniger, werfen wir doch erstmal einen Blick in den Sack und sehen nach, was drin ist. Vielleicht lohnt sich der ganze Stress gar nicht. Meint der eine aus einem Rudel, schlitzt den Sack mit den Abfällen auf und okay, lohnt sich. Über den sich keilenden Hunden in ihrer Stop-Motion-Animationsgestalt steigt eine monumentale Staubwolke auf, wo das Wort vom Ohr abkauen eine sehr sprichwörtliche Bedeutung gewinnt. Ach je, Igor, ich glaube, er hat dir ein Ohr abgekaut. Dann gelangt der 12-jährige Atari auf die Insel auf der Suche nach seinem geliebten Hund Spots. Und so machen sich der Junge und die Truppe um den Streuner Chief auf ihre abenteuerliche Reise, bei der auch die US-Austauschschülerin mit ihrer Schülerzeitung auf der Hauptinsel eine wichtige Rolle spielen wird. Im Kampf gegen den Bürgermeister, der aussieht und sich verhält wie ein Diktator. Natürlich stellt sich die Frage, ob unser Umgang mit den Tieren Ausdruck ist für den Grad unseres zivilisatorischen Bewusstseins. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari, Autor von Homo Deus, spricht von der vielleicht dringendsten ethischen Frage für die Gegenwart. Wenn er sieht, wie Milliarden empfindungs- und leidensfähiger Lebewesen leben und sterben in den Fabriken unserer Agrarindustrie. Ein düsterer Ton, den Yuval Noah Harari anschlägt. Der Humor, der Witz von Wes Andersons Isle of Dogs können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in dieser märchenhaft erscheinenden Geschichte des Films untergründig etwas ähnlich Düsteres miterzählt wird. Der cineastische Kosmos, den Isle of Dogs entwirft, wirkt künstlich, wirkt stilisiert in seiner Stop-Motion-Ästhetik, sieht mal aus wie ein japanischer Manga, dann wieder entwickelt der Film die überbordende Energie der alten Akira Kurosawa-Filme. Alexandre Desplat schließlich gibt mit seinem japanisch trommelnden Soundtrack den adäquaten Ton dazu. So wie Grand Budapest Hotel, Wes Andersons Film von 2014, ein Europa zwischen den Weltkriegen entwarf, das wie zusammengesetzt schien aus Fantasien und Kinobildern, so wirkt auch das Japan der nahen Zukunft in Isle of Dogs wie ein Spielort der Mythen, Bilder, Träume und viele Albträume kompiliert, bis hin zu einem Eingangstor auf der Hundeinsel, das an Auschwitz erinnert. Wes Anderson verdichtet seine Geschichte am Ende zu einer Parabel über Ausgrenzung, totalitäre Macht und den Versuch, das Fremde auszumerzen, indem man es vorher zu minderwertigem Leben deklariert. Das einzig Tröstliche? Die Zweibeiner und Vierbeiner dürfen ihre Heldenreise zu einem guten Abschluss bringen. Der Animationsfilm Isle of Dogs, Ataris Reise, ist eine wunderbare Tragikomödie, ein traumhafter Film über den besten Freund des Menschen und ein sehr politischer Kommentar über das Fremde. Bei dem aber, Isle of Dogs ist eben auch sattes Kino, bei dem diese Susi- und Strolchi-Verbeugung ohne Nudel unbedingt sein darf und muss. Ich bin Chief. Wer bist du? Ich dachte, du weißt alles über mich. Du bist Nutmeg. Also kennst du mich am Ende doch. Am Ende? Ja.